Text 21. Dengi Nue. Irakische Frauen und Jugendliche machen Radio. Eine Sendung von Kontext 21, produziert von Mary Kreuzer. و دارم رادیوی که زور سرکوتو بیه ام او کسا کونه پرستانه اوانه ایانه وی لسر او حزب برون حزب استرمانه اوکو کون یعنی واتیان بگینین که نبیه کردی جوابی ابی برو ازادی برو برو فیدرالی برو هموشتی کم پیه بگینین لرادیو Wir Radiomacherinnen, wir haben eine Botschaft und zwar an jene Menschen, die gerne für immer und ewig in ihrer altmodischen Lebensart und Gesellschaftsauffassung verharren wollen. Das sind vor allem die Islamisten und ihre diversen Gruppierungen. Wir wollen ihnen klar machen, dass wir Kurdinnen modern sind. Wir wollen Schritte setzen. Wir wollen Freiheit und Demokratie. Deshalb machen wir Radio. Shirin Kasim über ihre Motivation, sich beim Radio Dengi Nue beworben zu haben. Nach dem Sturz des Baath-Regimes, einer der schrecklichsten Diktaturen der Geschichte des Nahen Osten, entstand für Frauen und Männer im Irak ein Freiraum, der trotz des anhaltenden Terrors und der traditionell patriarchal geprägten Gesellschaftsstrukturen in einigen Gebieten des Landes von der Zivilbevölkerung genutzt wird. Zum Beispiel von jenen Jugendlichen im nordirakischen Gebiet von Sarashur, Halabja und Haudaman, die mit dem Sender Dengi Nue auf Kurdisch Neue Stimme, ein einzigartiges Projekt umsetzten. Sie gründeten ein parteiunabhängiges Community Radio, das nach 8 Monaten Vorbereitung und Probephase ab September 2005 live on air geht. Freies Radio im Irak, ein Pionierprojekt. Die Regionalregierung, religiöse Führer und diverse Parteien sind aus den inhaltlichen, personellen und strukturellen Entscheidungen des Radios ausgeschlossen. Die irakisch-deutsch-österreichische Hilfsorganisation WADI unterstützt das Radioteam sowohl technisch als auch finanziell. Thematisch beschäftigt sich der Sender mit den Problemen von Frauen und Jugendlichen. Die Radiocrew will dadurch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Frauenrechten und Verständnis für die Jugend schaffen und Frauen ein öffentliches Forum bieten. Das Radio bietet seinen Hörerinnen und Hörern eine Mischung aus Nachrichten, Aufklärung, Information und Unterhaltung an. Der Sender besteht aus 7 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern im Alter von 19 bis 28 Jahren. Sie sind allesamt Überlebende des Giftgasangriffs Saddam Husseins auf Halabja und teilen das Trauma von Tod und Vertreibung, Flucht und Exil, Rückkehr und Internierung in sogenannte Collective Towns. Im März 1988 waren die Bewohnerinnen und Bewohner Halabjas mit einem Giftgasgemisch eingenebelt worden, das für Tausende sofort tödlich war und die Überlebenden auf Lebenszeiten vergiftete. Holländische und deutsche Firmen lieferten das Gas. Österreichische Firmen lieferten Kanonen an das Terrorregime Saddam Husseins. Die Krebsrate und Infertilität ist nirgends in Kurdistan so erschreckend hoch wie hier. Das Gebiet wurde nach dem Gasangriff staatlich geräumt. Und die Bewohnerinnen und Bewohner flüchteten meist in den Iran. Nach jahrzehntelanger Flucht leben die Menschen heute wieder an genau dem Ort, in dem sie den Giftgasangriff erlebten. Mit unglaublicher Energie haben sie ihre Stadt wieder aufgebaut. Seit 1988 sind in jeder Familie überdurchschnittlich viele Menschen an Krebs gestorben. Psychologische Betreuung ist bis heute schlichtweg inexistent. Finanzielle Entschädigung gab es nur für die direkten Verwandten der Todesopfer vom März 1988. Auch die Freude über die partielle Befreiung des Nordiraks im Jahr 1991 konnten die Bewohnerinnen und Bewohner Halabdschas nur kurz genießen, denn bald etablierten islamistische Gruppen ein Terrorregime. Mit der Befreiung des Irak 2003 wurde ihrer Herrschaft ein Ende gesetzt. سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش. Analphabetentum ist im Nordirak auch bei der heutigen Jugend weit verbreitet. Die Analphabetenrate variiert von Ort zu Ort. Halabdscha ist aufgrund seiner Geschichte einer der vielen Orte, der besonders viele Alphabetinnen und verfrühte Schulabgängerinnen und Schulabgänger hat. Ein Radio ist daher das geeignete Medium, um den Menschen die Chance zu geben, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Bildung in Anspruch zu nehmen. Auch die entlegensten Regionen können so erreicht werden. Im Jahr 2003 entstand innerhalb kurzer Zeit eine pluralistische Medienlandschaft, die im Nahen Osten ihresgleichen sucht. Heute erscheinen hunderte von Tageszeitungen, etliche neue TV- und Radiostationen nahmen den Betrieb auf. Doch die meisten dieser Medien sind parteiabhängig. So entstand im Halabdscha Women Center die Idee, einen parteiunabhängigen Radiosender zu gründen. Mit einer Starthilfe von WADI, der US-amerikanischen Organisation ICDI Voca und dem spanischen Radio Gladys Palmera wurde die Radiostation aufgebaut. Alle internen Entscheidungen über das Radio werden seitdem ausschließlich von Mitarbeiterinnen-Team getroffen. Nach außen repräsentiert ein rotierendes Gremium von 3 Denginue-Mitgliedern das Radio. Denginue als Symbol einer neuen Generation. Die Mitarbeiterinnen des Radioteams bewarben sich, als sie erfuhren, dass dieses Radio kein weiterer Parteisender ist. Unter dem Baath-Regime und später unter den Islamisten waren unabhängige Radioprojekte nicht erlaubt. Der Schwerpunkt liegt auf Themen wie Umgang mit Behinderung, Gewalt an Frauen, Gesundheit, Sexualität, der rechtliche Status der Frauen und Kampf gegen Vorurteile. 60% der irakischen Bevölkerung sind Jugendliche. Daher ist es zur Sicherung einer friedlichen Zukunft entscheidend, gerade bei ihnen das Verständnis für demokratische Institutionen und Vernetzung durch Eigeninitiative zu schaffen. Das Radio ist für viele Frauen die einzige Bildungsmöglichkeit. Auch viele Männer empfinden die traditionelle Gesellschaft als ein Gefängnis. Das Radio soll der Gesellschaft die Bedürfnisse und Träume kurdischer Jugendlicher zu Ohren bringen. Es sendet einen Mix aus moderner kurdischer, arabischer, persischer und englischer Musik. Auf Ablehnung seitens der Parteien und vor allem aus den Reihen traditioneller Bevölkerungsschichten ist das Radioteam gefasst. Ein gemischter Arbeitsplatz wird häufig als schlechter Ort und Frauen, die sich dort aufhalten, als schlechte Mädchen bezeichnet. Doch die Mitarbeiterinnen wollen sich nicht einschüchtern lassen. Insgesamt hat das Radio bis jetzt viel positives Feedback bekommen. مكتب السهر للإنتاج والتوزيع الفني يقدم Es folgen nun Auszüge aus Interviews, die mit Mitarbeiterinnen des Radiosenders Dengi Nue im März 2005 während eines Radio-Workshops in Halabja gemacht wurden. نعم شنور كريم فتاحة دانشتي على بجي الشهيدين مواليد مهشتاو دوا من أصلا خلقي يلانبي Ich heiße Cinur Karim Fatahe und ich komme aus einem Ort namens Khelampe im Hauraman-Gebiet. Ich bin 1982 geboren. Wegen des Giftgasangriffes auf Halabja mussten wir in den Iran fliehen. Wir kamen erst 1993 wieder zurück. Wegen unserer wirtschaftlichen Situation konnte ich auch dann nicht mehr zurück in die Schule. Ich hätte nur allzu gern einen Schulabschluss gemacht, nur leider waren meine Lebensumstände eben andere. Ich würde gerne durch meine Mitarbeit bei Radio Dengi Nue den Jugendlichen und den Frauen eine Stütze sein. In unserer Gesellschaft werden auch Menschen mit Behinderungen nicht respektiert. Die Möglichkeit der Integration dieser Menschen, die Möglichkeit, auch ihnen einen Arbeitsplatz zu schaffen, wird hier gar nicht überlegt. Und wir jungen Mädchen werden in unserer Gesellschaft permanent kontrolliert. Wir haben keine Freiheiten. من نام عرفان فريق كريمة فدايق بوي هلا بجي شهيد لبر هني تعريب هني بعث يا من ترحيل كلام اللي لادي وبوشار اللي ولا دايق بو خفيت نيس رتاعين بشوية كي زوزر تشاك ببلي كم طال كردوا دعي لبر كاساتي كيميائي ببعلان شو نيران Mein Name ist Erfan Farih Karim. Ich bin in Halabja geboren. Meine Familie hatte in einem Dorf gelebt, doch im Zuge der Arabisierungspolitik des Baas-Regimes hat man uns nach Halabja zwangsumgesiedelt. In der Unterstufe war ich immer Klassenbester. Ich erhielt eine Auszeichnung. Doch dann erfolgte der Giftgasangriff auf Halabja und wir flüchteten in den Iran. Dort blieben wir dann für eine lange Zeit. Durch diese Umstände konnte ich nicht wieder zur Schule gehen und es mangelte mir an Bildung. So kam es auch, dass ich viel zu früh heiratete. Ich war erst 21 Jahre alt. Dann kamen schnell ein Kind nach dem anderen zur Welt. Und alles ging so schnell, dass wir uns nie wirklich überlegen konnten, welche Lebensziele wir verfolgen wollten. Wir hatten keine Ahnung und stolperten dem Leben hinten nach. 12 Jahre lang blieb meine Familie im Exil. Dann kehrten wir zurück in den Irak. Doch bald kamen die Islamisten in unser Gebiet und setzten sich fest. Ich lernte zum Glück eine kleine Gruppe von Männern kennen, die sehr gebildet waren. Wir veranstalteten im Geheimen Lesekreise und beschäftigten uns mit den Schriften von bekannten Intellektuellen. Dadurch erhielten wir einen Einblick in die Moderne. Wir erfuhren, wie die Menschen im Westen lebten. Es war wie ein Blick in eine neue Welt. Was uns dabei besonders schmerzte, war die Erkenntnis, dass unsere Umgebung, unsere Gesellschaft komplett anders war. Das tat weh. Die Gruppen hier im Irak, auch unsere Parteien, haben keine Ahnung von Kultur. Sie fördern das nicht. Wir vom Lesekreis, wir fühlen uns hier mittlerweile wie Außerirdische in dieser Gesellschaft. Je mehr wir lesen, desto mehr entfernen wir uns von den konservativen Werten, die das Leben hier prägen. Als die Baathisten noch an der Macht waren, kamen ein paar Mullahs und wir wussten nicht, wer sie waren. welche Ideologie sich hinter ihren Predigten versteckte. Die Mullahs stritten sich auch untereinander. Dann kam der Giftgasangriff von 1988. Dann folgten Flucht und Rückkehr, wirtschaftliche Probleme und Bürgerkrieg zwischen den kurdischen Parteien. Die Mullahs erkannten ihre Chance. Den Leuten hier ging es ja extrem schlecht. Und so schafften es diese Islamisten, langsam in die Hirne der Leute einzudringen. Wenn ich an die Befreiung von April 2003 denke, dann muss ich weinen. Aber nicht aus Traurigkeit, sondern vor lauter Freude. Auch heute noch. Für uns bedeutet dieses Datum der Weg in die Freiheit und die Möglichkeit von Demokratie. Ich freue mich, dass ich bei Radio Denginue mitarbeiten kann. Doch ist mir auch bewusst, dass unsere modernen Ideen hier auf Widerstand stoßen werden. Auf Widerstand in der konservativen Gesellschaft, bei den Parteien, bei den Religiösen, in den Familien. Wir müssen uns auf Schwierigkeiten gefasst machen. Vor allem die islamischen Gruppen werden uns Probleme bereiten. و هر وکو صدکانی پیشو بیره کنه و حکومت کنش دعمی هر اوملانه کن جان اسمه دین عبداللهه. یعنی نه تمام نشته خوشم بله. نوری تمام شتاب پنجه. لشاری حالا بزرگ دایبم با کشم عشرتی نروالی. Mein Name ist Jian Abdullah. Ich wurde in Halabja 1985 geboren. Ich besuchte nur die Unterstufe und musste die Schule dann verlassen, weil wir arm waren und weil meine Familie sehr groß ist. Halabja war vor dem Giftgasangriff vom März 1988 eine moderne Stadt. Früher lebten hier viele Künstler und Intellektuelle, Sänger, Schriftsteller. Nach dem Giftgasangriff waren die meisten tot und die Überlebenden flüchteten ins Exil. Und dann kamen die Islamisten in unsere Region und setzten sich fest. Verschiedene Islamistengruppen. Durch diese Ereignisse hat sich Halabja komplett verändert. بلامن زور اسای بو بلامو هلا پیشم کردم چا خصمش من اسلامی بویتر بابانه او نه انش یعنی با کوم بر نداره یالی دنیا تعذیب ناوم قیصر رحمانم تمنم 28 ساله ل گوندی بلخه Ich heiße Kaiser. Die Schule konnte ich nur bis zu meinem 13. Lebensjahr besuchen. Dann kam der Giftgasangriff auf Halabja und ich musste in den Iran flüchten. Dort blieben wir 3 Jahre in Flüchtlingslagern und kamen erst dann zurück nach Halabja. Die Baath-Regierung verfrachtete uns dann in ein anderes Camp, wo wir wiederum ein Jahr lang bleiben mussten, von 1989 bis 1990. 1991 begann der Aufstand in den kurdischen Gebieten. Während dieses Aufstandes von 1991 flüchteten wir wieder in den Iran und wir kamen dann wieder zurück. Aber ich ging nicht mehr zur Schule. Ich hatte bereits 5 Schuljahre durch die Flucht verloren. Der Bürgerkrieg hatte fatale Auswirkungen auf uns. Die beiden kurdischen Parteien bekämpften sich. Es kam zu regelrechten Straßenkämpfen und das Leben der Menschen wurde stark beeinträchtigt. Zum Beispiel konnten wir Kinder wieder mal nicht zur Schule gehen. Die Befreiung von 2003 hat natürlich wirtschaftlich und politisch alles hier verändert. Endlich sind die Baathisten nicht mehr an der Macht. Trotz alledem blicken wir nicht sorglos in die Zukunft. Was wird die Zukunft uns jungen Menschen hier bringen? Wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht. Die USA kamen, um den Irak zu befreien. Natürlich wissen wir, dass die Amerikaner auch eigene Interessen verfolgten. Aber wir haben nun ein Problem. Denn was passiert, wenn die Amerikaner den Irak wieder verlassen wollen? Wir Kurden haben gemeinsam mit den Amerikanern diesen Krieg geführt. Und wir haben nach wie vor ein Problem mit unseren Nachbarstaaten. هاوپیمانی که او دو به دوای سوریا و ترکیه و ایران و آمان هموی دیجی او پروسین لیره دا ابی ایم باجه که بین زیادر نروشنیه که لوی آیا مسیر دیاری نبون نام گلایج نام مجیده لد هلاب جل دایک بوم هش نزار نو سوشت او سیل هلاب جل دایک بوم خالقی زمکیشین لام لعفلا بالا ام لعشت هوش تا که کیمیا که بعدی ام چون با سلیمانی نه چون ایران ام با ایران چون من ال سالی نو حد بنا و هشت وزم ل مکتبی ناو و کات مال مال هلاب جابو لیر بین و سردم تیر و کاتش ل هلاب جا شرینا خواه بینیم حزب اسلامی کان لگلا یکیتیا او بوهوی اوی قبل هم ساله لتربیه و درجه آهد بو اوانی قبل هم بکلوری بو پولیسی ناوندی او ساله هیچ درجه نهد تیری زور طلبه بون ببانی او بلم داغل نکران که درجه نهد ایمه لدو انتفاضه که قبل هم خلق بلم که لسلیمانی بوین او بوله هلا بجی تاسه اوی هات بو بلم برو رو سلیمانی خانو یعنی اپی ارزه یعنی اپی لحلا بجی تاسه ایمه ما لحلا بجی تاسه بوله و کاتا تیلی دو انتفاضه که قبل هم خلق هات و بو هلا بجی گرایو ایمه شاتی نو بو ایره لسالی نو شوارا گرای نو بو هلا بجی نه ایتر با پی درجه ایتر با او طلبه بلم بدو درزه وره گیره یان بده زیکو اگر چلیپین جتا وایپین درجانه ایتی تربیعات و او داغل بکریت من نامه است گلاوش نامت مشید ich wurde in Halabja in einer Gegend namens Samaki 1983 geboren auch ich konnte die Schule nur kurze Zeit besuchen dann musste ich mit meiner Familie flüchten wir konnten den Giftgasangriff auf Halabja überleben und kamen nach Sulaimaniyya dann wurden wir von Saddams Truppen nach New Halabja transportiert in ein sogenanntes Collective Town und wir mussten dort bleiben. 1994, als der Nordirak bereits autonom war, kehrten wir zurück nach Halabja. Doch dann kam der Bürgerkrieg und ich musste 1997 erneut die Schule verlassen. Mein Wunsch zu maturieren blieb unerfüllt. Vielen von uns erging das so. Die Islamisten, die zu der Zeit unsere Region drangsalierten, machten vor allem jenen Familien Schwierigkeiten, die versuchten, politisch gegen sie vorzugehen. Also zum Beispiel Aktivisten diverser Parteien, zum Beispiel der PUK. Meine Familie nahm nicht an Politik teil und so blieben wir verschont. Aber natürlich litt ich trotzdem unter der Situation, denn die Islamisten belästigten uns Frauen massiv. Sie kontrollierten ständig unsere Art zu kleiden. Wir mussten unser Haar bedecken. Aber nicht nur das. Zum Beispiel, wenn ich das Kopftuch nicht richtig trug, musste ich mit Konsequenzen rechnen. Die Lehrer wurden ausgetauscht. Plötzlich unterrichteten uns nur noch Islamisten. Unsere Lehrer standen also untertags in der Schule und in der Nacht nahmen sie die Waffen und terrorisierten die Menschen in der Region. Eines Tages, es war mitten während einer Prüfung im Chemieunterricht, hörten wir eine Schießerei und Kanonengedonnere. Es waren die Peschmergas, die Widerstandskämpfer der PUK, die nach Halabdscha vordrungen. Da unser Lehrer ein Islamist war, lief er mitten im Unterricht davon. Er hatte Angst, geschnappt zu werden. Heute trage ich immer noch das Kopftuch, obwohl meine Familie sehr liberal ist und mich keinster Weise dazu drängt. Du musst auch verstehen, dass Halabdscha heute ein sehr konservativer Ort ist. Die Gesellschaft ist hier leider sehr konservativ. Wenn ich plötzlich das Kopftuch ablege, werden sie tuscheln und schlecht über mich reden. Sie werden sagen, ich sei eine Opportunistin. Unter den Islamisten Kopftuch und heute, wo die PUK regiert, modern. Ich gebe dir ein Beispiel. Einmal, als ich auf einem Schulfest ohne Kopftuch und modern gekleidet war, hat die halbe Stadt über mich getuschelt. Ich will das nicht, das ist mir zu viel. Für das Radioprojekt habe ich mich beworben, als ich erfuhr, dass es ein freies und parteiunabhängiges Radio ist. Meine Hoffnung ist es, dass wir mittels dem Radio unsere dringendsten Probleme besprechen und lösen können. Und das sind gesellschaftliche Probleme, die vor allem uns Frauen und Jugendliche betreffen. کشه او کشانی قبلم خلق کشه تو این چرفه ری باب کن به پیتوانا کشه گنجان بی افرتر بیتر به پیتوانا ایشالله توانی این شیلیف کنید Sie hörten die Sendung Dengi Nue, irakische Frauen und Jugendliche machen Radio, produziert von Mary Kreuzer. Die kurdische, persische und arabische Musik stammte von Diare Karadach, Kadem Asacher und Feyruz. Wenn Sie das Radioteam im Irak unterstützen wollen, dann können Spenden unter dem Stichwort Radio an folgende Kontonummer der Hilfsorganisation WADI überwiesen werden. Die Kontonummer lautet 7405301. Bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft Bankleitzahl 31800. Im Internet finden Sie eine Beschreibung der weiteren Projekte von WADI unter www.wadinet.at. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.